denken Sie, mein Fräulein, ein Prinzessin lud mich aufs Schlösschen zu sich zum Tee. Eine wirkliche Prinzess, ach nee. Anfang März war's, es lag noch Schnee. Und sie sprach, ach Gott, mich küsst noch niemals sei Mann. Ach bitte, was dann, was dann? Es entspann sich ganz still, so ein kleines Idyll. Sie war schüchtern noch bis April. Und als der Herrgott Mai gemacht, da hab ich es ihr beigebracht. Ein Vöglein hat gepfiffen, da hat sie's gleich begriffen. Der Frühling hat ihr Mut gemacht und deshalb hat sie's gut gemacht. Und heute, ja, man wundert sich, kann sie's besser noch als ich. Thank you.